Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Posttraumatische Belastungsstörung. Dieser Begriff ist uns bekannt spätestens seit deutsche Soldaten verstärkt im Ausland in gefährlichen Missionen eingesetzt werden. Das, was sie im Krieg erleben, ist mitunter traumatisch. Bei den Heimkehrern ist die Zahl der Suizide recht hoch. Und somit sucht man nach Mitteln, die posttraumatische Belastungsstörung in den Griff zu bekommen. Der Dokumentarfilm Stiller Kamerad von Leonhard Hollmann zeigt, wie Pferde in der Traumatherapie zum Einsatz kommen. Ein Mann, ein Pferd, das Pferd hat einen Halfter, der Mann hält den Strick. Versuch mal noch weniger. Stell dich mal so auf seine Schulterhöhe, also wo seine Füße stehen. Es beginnt mit einem banalen, fast langweiligen Bild. Gibt man mit der rechten Hand nur den Fokus? Aber es wird klar werden, dass das Folgen hat für Oliver, der das Pferd ein paar Schritte führen soll. Aber das Pferd reagiert nicht. Dort, wo du hin willst? Und schon hilft er los. Ja? Ja. Fokus, klarerer? Ja. Aha. Das Problem an diesem Dokumentarfilm ist, dass wir generell nicht sehen, sondern nur erahnen können, was bei einem therapeutischen Prozess in der Tiefe der Person geschieht. Was geschieht in Oliver, dem Soldaten, der bei der pferdegestützten Psychotherapie auf diesem kleinen Hof in Brandenburg den Rappen vorwärts gehen lassen will, das Pferd aber nicht reagiert und die Therapeutin Claudia Zwierschek ihn auffordert, nach innen zu spüren, er das offensichtlich tut und das Pferd nun vorwärts schreitet. Was haben wir gesehen? Das, was Oliver benennt. Merkst du gerade, was bei dir innerlich passiert? Unsicherheit, ja. Also. Und dann hört er nämlich auf. Klingt zunächst banal. Ist es aber nicht, wenn einer, der an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, dieses Gefühl am Pferd wiedererlebt. Die traumatischen Erfahrungen, die seit einigen Jahren auch deutsche Soldaten und Soldatinnen in Kriegsgebieten machen, haben nach den ersten Auslandseinsätzen der Bundeswehr mit der sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung ihren Alltagsbegriff gefunden. Roman, Diagnose PTBS. Es war halt an einem Tag, wo ich einen Mensch getötet habe. Das war so der Anfang dazu. Also das ist auch so, an dem Datum mache ich es fest, weil an dem Tag habe ich halt quasi das Schlimmste erlebt. Albträume, Drogenmissbrauch, das Wiedererleben der traumatischen Erlebnisse angestoßen durch banale Umwelteinflüsse. Die klassischen Symptome. Den beiden Soldaten und der Soldatin, Oliver, Roman und Mandy, die Leonhard Hollmann in seinem Film Stiller Kamerad mit der Kamera bei der pferdegestützten Therapie begleitet, konnte die Bundeswehr mit ihren Therapieangeboten nicht helfen. Austherapiert, also griff nach dem Strohhalm. So sind sie bei den Pferden gelandet. Oder wie Roman zu seinem Kumpel meint. Ja, hast mal gelacht, das ist, gehst du Pferde streicheln. Hab ich? Ja, hast du. Kann ich gar nicht erinnern, aber. Gehst du Pferde streicheln? Ist Psychotherapie eine exakte Wissenschaft? Wohl kaum. Und auch die pferdegestützte Psychotherapie ist natürlich keine. Die Erklärung, die Claudia Zwierczek für das therapeutische Setting mit Pferden als Co-Therapeuten findet, sind Versuche, Annäherungen. Dass Pferde Körpersprache-Experten sind, ist nur ein Aspekt des komplexen Prozesses, der da auf der Koppel mit den Pferden abläuft. Mandy, die Soldatin, die bei ihrem Einsatz im Kosovo sah, wie ein kleines Mädchen verkauft wurde, ohne dass Mandy eingreifen konnte, hat erst, als alles andere nichts fruchtete, zu dieser Therapie am Pferd gefunden. Ich hab früher auch mal drüber gelacht, der Kinger, ja. Ja. Aber wenn du immer davor stehst und das mitbekommst und wie das fühlst und das ist einfach Wahnsinn, das ist unerklärlich und wie die dich spiegeln, das, was du nicht aussprechen kannst. Hat die pferdegestützte Therapie Erfolg oder nicht? Natürlich ist das die Frage, die uns bei der Doku Stiller Kamerad beschäftigt. Können Oliver, Roman und Mandy besser weiterleben, ohne dabei der Illusion zu verfallen, dass ihr Kriegstrauma einfach gelöscht wäre? Oliver macht am Ende einen Fallschirmsprung oder auch Freiheitssprung. Mandy meint, ja, es hat geholfen. Und Roman, der bei seinem Bundeswehreinsatz einen Menschen getötet hat, sagt, weiß Gott, ohne die Pferdetherapie würde ich heute nicht mehr leben, weil irgendwann hat man halt auch mal die Schnauze voll von dem, wie es so ist. Und ganz, ganz viele nehmen sich das Leben aufgrund von PTBS. Aber diese Art von Therapie, die von der Bundeswehr zurzeit nicht bezahlt wird, beruht sie nicht, auch so eine Frage, auf der Projektion des menschlichen Leids auf das Pferd? In diesem Zusammenhang sei an den freudschen Begriff der Übertragung erinnert, der die Projektion von Konflikten des Klienten auf den Therapeuten als entscheidendes therapeutisches Mittel begreift, um in der Aktivierung alten Erlebnismaterials dieses sichtbar zu machen, um es dann zu bearbeiten. Claudia Zwierczek, die Pferdetherapeutin, nutzt in Anlehnung des freudschen Begriffs die Übertragung der traumatisierten Soldaten auf die Pferde als Basismaterial für die Therapie. Damit wird die pferdegestützte Psychotherapie Wie gesagt, nicht exakte Wissenschaft, aber der Esoterikverdacht, der gegen den Film erhoben wurde, erweist sich bei etwas genauerem Hinsehen als vollkommen haltlos. Stiller Kamerad ist ein wunderbarer Film, weil er sich ohne jede Vorurteile sehr subtil seinen drei Protagonisten nähert, ihre Leidensgeschichte beschreibt und ihren mühevollen Versuch, aus der Dunkelheit des Traumas hervorzutreten. Wenn sehr langsame, ruhige anderthalb Stunden Kinozeit einen Mehrwert beim Blick auf den Menschen entwickeln, dann gelingt das Leonhard Hollmanns Dokumentarfilm Stiller Kamerad. Meint Filmkritiker Hartwig Tegeler. Die Doku kommt diese Woche in unsere Kinos.